Ich mag keine Tiere, bei denen man nicht weiß, wo vorne und hinten ist. Hör zu, du hast recht. Das geht nicht. Man darf ihn nicht mehr lassen. Gut. Man muss ihn verbrennen. Leben Buchenwald.